schnappt wie das Wind. Da wäre dein Mädel zum Reigen, als sie fest in den Arm hängt geschmiegt. Sonnenschein lacht auf den Wegen, Rosen bricht Stämmen jetzt vor. Wie Mensch kannst du sie überleben, doch wird es Herbst, dann greift zu. Jede Spätzin Finger schätze, jedes Öchsle hat sein Kuh. Jedes Mädel hat sein Schätze, suche nur, dann findest du. Paarweis ist die Welt erschaffe, Elefant so wie die Maus. Und die Menschen wie die Affe, sterbe darum nimmer aus. Was nützt das mir? Ich steh doch hier, als einzig im Verleih. Doch nicht riskieren und dich zum Tanze führen. Erklingen zum Tanze die Geige, wie das jacht, wie das lacht, wie das fliegt. Halt sie fest in den Arm, ein Geschmied. Sonnenschein lacht auf den Wegen, Rosen bricht Stämmen jetzt zu.